Was ist falsch und was ist richtig? Was ist unnütz? Was ist wichtig? Wer sagt uns, wie wir unser Leben führen? Wer sind die Leute, die uns verführen? Umweltgeschwätz und einheitsfrei. Tradition und Heimat werden einerlei. Wer lacht uns zynisch ins Gesicht? Unsere Probleme und Sorgen interessieren nicht. Zeit zunichte, arrogant hat sie über uns gerichtet.